Entflechtungsabkommen. Der Begriff klingt harmlos für das schwierige Ziel, das der Vertrag erreichen will. Denn es geht um die heikelsten Gebiete entlang der Frontlinie in der Ostukraine, um die Orte, an denen es trotz aller Verabredungen der vergangenen 1,5 Jahre immer wieder Gefechte, Tote und Verletzte gab. Solotje, Petrivskie und Stanitsa Luhanska heißen die Orte, in denen der Anfang gemacht werden soll. Zwischen ukrainischen Truppen und Kämpfern der russlandtreuen Milizen liegen hier teils nur wenige Dutzend Meter Abstand. Jetzt haben sich beide Seiten noch einmal konkret verpflichtet, dort schwere Waffen abzuziehen und eine 4 Kilometer breite Zone einzuhalten, aus der sich alle irgendwie Bewaffneten zurückziehen müssen, unter Aufsicht von OSZE-Beobachtern. Ein OSZE-Verhandlungsführer sagte: Auf diese Vereinbarung haben die Gesandten Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs gewartet. Deshalb denke ich, dass ein großer, wichtiger Schritt gelungen ist. Der OSZE-Vertreter berichtete außerdem, man habe die Freilassung von weiteren Gefangenen erreicht. Der deutsche Außenminister Steinmeier äußerte sich in New York am Rande seiner Gespräche bei der UNO. Steinmeier sagte, nach langen Monaten des Stillstands gebe es nun endlich wieder Bewegung in der Ostukraine. Es gibt aber auch skeptische Stimmen, so kritisierte Raman Basmertny, der in der Vergangenheit an ähnlichen Verhandlungen beteiligt war, dass nicht geregelt sei, wer in den entmilitarisierten Gebieten politisch das Sagen hat. Die derzeitigen Militärkommandos verschwinden aus den Orten in der neutralen Zone und niemand vertritt dann die Bevölkerung dort. Wie will man die sozialen Probleme lösen, die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln? Das ist ein großes Problem. Das neue Entflechtungsabkommen zeigt erneut, wie heikel schon kleine Schritte sind, um eine Deeskalation in der Ostukraine zu erreichen. Umso komplizierter bleiben die großen Streitpunkte, der künftige Status der Gebiete, die geplanten Regionalwahlen und die Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze.